Hier ist die Tagesschau des deutschen Fernsehens. Guten Abend, meine Damen und Herren. Drei Tage nach der Besetzung der Tschechoslowakei wird jetzt mit Spannung der Ausgang der Verhandlungen zwischen Staatspräsident Swoboda und den Kremlführern in Moskau erwartet. Entgegen der Ankündigung sind diese Gespräche heute Abend noch nicht zu Ende gegangen. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, die Verhandlungen würden morgen fortgesetzt. Bisher seien sie in offener und kameradschaftlicher Atmosphäre verlaufen. Swoboda war heute Vormittag überraschend nach Moskau gereist. Auf dem Flughafen Nukovo wurde er von Ministerpräsident Kosygin, Staatspräsident Podgorny und Parteichef Brezhnev begrüßt. Auf dem Weg zum Kreml winkten mehrere tausend Moskauer dem Präsidenten der CSSR mit tschechoslowakischen Fähnchen zu. Swoboda hatte vor seiner Abreise in einer Rundfunkerklärung versichert, er werde auf keinen Fall mit den Besatzungsmächten zusammenarbeiten. Über die Lage in der Tschechoslowakei wurden in den letzten Stunden von verschiedenen Geheimsendern des besetzten Landes widersprüchliche Meldungen verbreitet. Ein Sender, der sich Radiofreie Tschechoslowakei nennt, teilte mit, die Besatzungsmächte hätten über die Hauptstadt Prag das Kriegsrecht verhängt. Nach anderen Angaben handelt es sich um eine nächtliche Ausgangssperre, die um 22 Uhr in Kraft getreten sein soll. In einem weiteren Bericht heißt es, die meisten slowakischen Städte mit Ausnahme von Pressburg seien von den Invasionstruppen geräumt worden. Die Einheiten hätten sich in die Vororte oder in die Umgebung der Städte zurückgezogen. Im Laufe des Tages hatte sich der Widerstand der Bevölkerung gegen die Invasionstruppen verstärkt. Heute Mittag wurde im ganzen Land für eine Stunde die Arbeit niedergelegt. Die Delegierten des außerordentlichen Parteitages der KP in Prag wählten ein neues Zentralkomitee. Die Funktionäre, die sich zur Zusammenarbeit mit den Besatzern bereit erklärt haben sollen, wurden durch Vertreter des Reformkurses ersetzt. Eine neue Regierung ist trotz des schon gestern Abend abgelaufenen sowjetischen Ultimatums bisher nicht ernannt worden. Der Aufenthalt von Parteichef Dubček und der anderen verhafteten Reformpolitiker ist nach wie vor unbekannt. Dem Präsidenten des Nationalrates, Parteisekretär Cisarsch, soll die Flucht aus sowjetischer Haft gelungen sein. Sehen Sie nun einen weiteren Filmbericht aus der besetzten Tschechoslowakei. Das sind Aufnahmen aus Budweis in Südböhmen. Einem Touristen gelang es, diesen Film mit einer 8mm-Kamera zu drehen und über die Grenze zu bringen. Auch in Budweis reagiert die Bevölkerung wie überall im Land. Diskussionen, Plakate, Aufschriften und Sprechchöre bedeuten den Besatzern immer nur eines. Unsere Führer sind Dubček und Swoboda. Ihr seid hier nicht willkommen. Zieht ab. Panzer auch vor dem Rundfunkgebäude. Über 30 Stunden ist noch gesendet worden. Sprecher und Redakteure wurden von der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt. In den Parks Figuren am Galgen. Der Name Novotny steht darauf, der Name des früheren tschechoslowakischen Ministerpräsidenten. Budweis war als eine der letzten Städte besetzt worden. Größere Zwischenfälle wurden von hier nicht gemeldet. Diese Bilder kommen aus Pressburg, Aufnahmen eines tschechoslowakischen Kameramannes von heute Morgen. Der Film gelangte auf Umwegen über mehrere Grenzen zu uns. Auf einem beigefügten Zettel stand lediglich, bitte nennen Sie nicht meinen Namen, aber senden Sie alles, wir können es nicht mehr. In der Heimatstadt Dubčeks tiefe Niedergeschlagenheit. Hier kommt es seltener zu Demonstrationen als in anderen Städten. Flugblätter rufen zur Ruhe und Besonnenheit auf. Maueraufschriften machen deutlich, was die Pressburger von den Besatzungstruppen halten. Alle Knotenpunkte sind besetzt. Radiofreies Pressburg rät der Bevölkerung, Straßenschilder und Hausnummern zu entfernen, damit sich die Soldaten nicht mehr orientieren können. So kommentierte ein Pressburger die Situation in seiner Heimatstadt. Das Traurige ist, dass es unsere Verbündeten sind, die diese Visitenkarte hinterlassen. Heute Abend haben wir einen weiteren Film aus der tschechoslowakischen Hauptstadt erhalten. Er zeigt, wie es nach der Besetzung in Prag aussah. Prag gleicht in diesen Stunden nach dem Einmarsch einer Stadt im Kriege. Seiten. Diese Bilder zeugen von aktivem Widerstand gegen die Invasionstruppen. Die Freien. Circa 3 Minuten Ton weggeschnitten. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, die Truppen nicht anzugreifen, um ein Blutbad zu vermeiden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York war für heute Abend 22 Uhr zu einer weiteren Sondersitzung über die Lage in der Tschechoslowakei einberufen worden. Über den Beginn der Konferenz liegt noch keine Meldung vor. Heute früh war im Weltsicherheitsrat eine Verurteilung der Intervention des Warschauer Pakts am Veto der Sowjetunion gescheitert. Zur Teilnahme an der nächsten Sitzung des Sicherheitsrates hat sich der tschechoslowakische Außenminister Hayek nach New York begeben. Der stellvertretende Ministerpräsident der CSSR Schick und Planungschef Vlasak, die ebenso wie Hayek bei Beginn der Invasion auf Urlaub in Jugoslawien waren, sind heute Abend in Bukarest vom rumänischen Staats- und Parteichef Ceausescu empfangen worden. Unterdessen mehren sich die Anzeichen für einen wachsenden Druck der Sowjetunion auch auf Rumänien. Der Korrespondent des österreichischen Rundfunks in Bukarest berichtete heute Abend, die Sowjetunion habe ihre Truppen an der Grenze zu Rumänien verstärkt. In Bonn äußerte sich heute Abend Bundesaußenminister Brandt besorgt über die Zukunft Rumäniens. In der Sendung Report des deutschen Fernsehens vertrat Brandt die Ansicht, die Möglichkeit sei nicht auszuschließen, dass jetzt auch dieses Land Opfer einer militärischen Aktion werden könnte. Gegenüber einem Korrespondenten der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press fügte Brandt hinzu, er teile derartige Befürchtungen mit Vertretern einiger anderer Länder.